Die alte Bettelfrau. Es war einmal eine alte Frau. Du hast wohl eher eine alte Frau sehen, Bettengin. Diese Frau bettelte auch. Und wann sie etwas bekam, dann sagte sie, Gott lohn euch. Die Bettelfrau kam an die Tür. Da stand ein freundlicher Schelm von Jungen am Feuer und wärmte sich. Der Junge sagte freundlich zu der armen alten Frau, wie sie so an der Tür stand und zitterte, »Kommt, Altmutter, und wärmt euch!« Sie kam herzu, ging aber zu nah ans Feuer stehen, dass ihre alten Lumpen anfingen zu brennen, und sie ward's nicht gewahr. Der Junge stand und sah das. Er hätt's doch löschen sollen, nicht wahr? Er hätte löschen sollen. Und wenn er kein Wasser gehabt hätte, dann hätte er alles Wasser an seinem Leibe zu den Augen herausweinen sollen. Das hätte so zwei hübsche Bächlein gegeben, zu löschen.